Erster lobt den Herrn. Singt ein neues Lied für Gott. Alle guten Menschen loben ihn zusammen. Zweiter, das Volk Israel freut sich über seinen Schöpfer. Die Menschen in Zion sind froh über ihren König. Dritter, sie loben seinen Namen beim Tanzen. Sie spielen Trommeln und Harfen für ihn. Vierter, Gott hat Freude an seinem Volk. Er schenkt den armen Menschen den Sieg. Fünfter, die Freunde Gottes freuen sich sehr. Sie singen auch in ihren Betten vor Freude. Sechster, sie loben Gott laut mit ihrem Mund. In ihrer Hand halten sie ein scharfes Schwert. Siebter, sie bestrafen die anderen Völker. Sie rächen sich an den fremden Nationen. Achter, sie binden die fremden Könige mit Ketten. Sie legen den Anführern Fesseln aus Eisen an. Neunter, sie führen das Urteil aus. Das ist eine große Ehre für alle Freunde Gottes. Lobt den Herrn.